WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine Freitemennacht, wie immer dienstags. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Frank und der Frank ist 48. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Jürgen, grüß dich. Frank, weswegen rufst du an? Gut, dich zu hören. Bitte? Ein großes Kompliment an dich, gut, dich zu hören. Ah, vielen Dank, sehr freundlich. Ein großes Kompliment in deiner Sendung, so wie du die Dinge angehst, finde ich super. Vielen, vielen Dank, sehr nett. Ja. So, jetzt zu dir. Ja, mein Thema ist sind Depressionen und Zwangshandlungen. Depressionen und Zwangshandlungen? Ja. Ja? Das heißt, du bist an Depressionen erkrankt? Ja, schon jetzt über, was man auch jetzt im Moment am meisten zu schaffen hat, ist die Depression. Mhm. Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren Depressionen erkrankt, außerdem in Behandlung und auch verschiedene Medikamente ausprobiert, aber nichts hat was gebracht. Nimmst du zurzeit auch noch Medikamente ein? Ja. Ja. Regelmäßig? Regelmäßig, ja. Das heißt, wenn du die Medikamente nicht einnehmen würdest, würde es dir wahrscheinlich noch viel schlimmer gehen. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe schon mal in der Vergangenheit mal eine Zeit lang die Medikamente weggelassen und dann da ging es mir auch nicht besser oder schlechter als mit Medikamenten. Und du sagtest gerade, dein zweites Thema ist ein gewisses Zwangsverhalten. Ja, Zwangshandlung, ja. Zwangshandlung, ja. Was genau meinst du damit? Entschuldige, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts, das ist völlig okay. Das, das stimmt. Da, wie ich zum Beispiel was koche oder dann den Herd ausmache, muss ich da noch 5, 6, 7 Mal gucken, ob der wirklich aus ist. Ah ja. Es geht nach Ritualen, es geht nach Zahlen. Ich muss irgendwelche Zahlen befolgen. Schreibe mir irgendeine irre Stimme vor, damit nichts Böses passiert, damit sie brennt oder dass mir nichts passiert oder meinen Angehörigen nichts passiert. Was sind das für Zahlenfolgen? Magst du mal erklären? Kann man das erklären? Ja, irgendwie Zahlen, die angenehm sind, irgendwie die mir so. Das ist irgendwie dann die 3, die 8 oder die 12 oder die 19. Und die denkst du dann, diese Zahlen, und hoffst dadurch, Unheil von dir fernzuhalten? Ja, genau. Wie oft denkst du denn dann diese Zahlen? Also wenn ich, die Zwangshandlungen sind sehr facettenreich, dass man Licht an und aus macht, wenn Licht wirklich so an oder aus ist, oder Kühlschranktür zumachen, wenn ich da was rausgeholt habe, dann muss ich eben den Herd oder den Schalter eben so in den Zahlen, wenn das eine 8 ist, 8-mal an und ausschalten, oder die Kühlschranktür muss ich 8 oder 8-mal oder 13-mal oder 19-mal öffnen und wieder schließen. Oder wenn ich ein Getränk rausgeholt habe, muss ich jetzt auch 3-mal oder 5-mal wieder reintun, damit dieser innere Druck weggeht. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, so ein Leben. Das ist sehr anstrengend, ja. Bist du den ganzen Tag mit diesen Zwangshandlungen beschäftigt, quasi? Das kann man sagen, ja. Wie lebst du? Wie meinst du das jetzt? Ich meine, lebst du mit einer Partnerin, einem Partner zusammen, einer Familie oder alleine? Ich lebe alleine. Kannst du trotz deiner Erkrankung noch arbeiten? Nein, das geht leider nicht. Wie lange schon nicht mehr? Seit 2006, ja. Du lebst alleine, aber hast du denn eine Partnerin? Ich habe keine Partnerin im Moment, nein. Hast du Freunde? Einen guten Freund und so 2, 3 Bekannte vielleicht. Wie oft siehst du den guten Freund? Das ist auch je nachdem, wie ich mich dann aufraffe oder antriebe. Ich bin dann sehr Depression, die vermindert sehr meinen Antrieb, wenn ich aufraffe oder so, mal jede Woche oder nur alle 3 oder 4 Wochen. Mhm. Ich frage so genau, um mir so ein Bild von dir zu machen, Frank. Ja, klar. Das heißt, du bist sehr viel zu Hause, sehr viel alleine. Ja, genau. Und bist mit dir und mit den Depressionen und diesen Zwangshandlungen beschäftigt. Ja, genau. Wie geht es dir, wenn ich dich jetzt heute Abend, jetzt wo wir gerade so reden, wenn ich dich so ganz normal fragen würde, Frank, ehrlich fragen würde, nicht nur als Floskel. Frank, wie geht's dir? Was antwortest du mir? Heute geht's mir mal ganz gut. Mhm. Wie kommt das? Kannst du das erklären? Das kann ich nicht erklären. Das schwankt sehr stark, mein Gemütszustand, meine Stimmung. Das kann ich nicht erklären. Ich hatte auch heute kein besonderes Erfolgserlebnis oder so. Mhm. Nee, das schwankt. Das ist irgendwie ein Zufallsgenerator. Also das ist da sehr, sehr seltsam, dass ich da mal irgendwie mal eine gute Stimmung habe oder wenigstens eine ausgeglichene. Mhm. Sind deine Depressionen trotz dem, was du gerade gesagt hast, doch relativ gleichbleibend oder gibt es auch so manische Auswüchse? Manisch, in Richtung manisch geht das an sich nicht, ne. Ja. Wie empfindest du denn dich und dein Leben, dass du jetzt seit 20 Jahren quasi in so einer finsteren, verschatteten Welt lebst? Ja, sehr grausam. So bis 2006 ging das noch so. Da hatte ich noch einen Job und eine feste Freundin. Mhm. Danach waren lose Beziehungen, so eine kurz 3-Monats-Beziehung oder so. Und irgendwie war ich seit 2006 irgendwie sehr weniger soziale Kontakt gehabt, sehr einsam zurückgezogen. Mhm. Keine Erfolgserlebnisse irgendwie groß gehabt. Das ist schon traurig. Überkommt dich manchmal so eine Traurigkeit, dass du denkst, mein Gott, ich kann gar nicht mehr so am Leben teilnehmen, das Leben zieht an mir vorbei? Ja, genau. Den Gedanken habe ich in letzter Zeit öfters. Ja. Was hast du früher gearbeitet, Frank? Ich war Servicetechniker für Druck- und Kopiersysteme. Ah ja, okay. Ist denn in diesem Jahre 2006 oder 2005, ist da irgendwas vorgefallen? Was Besonderes? Ja, vielleicht eine Trennung von der Partnerschaft. Die dich sehr mitgenommen hat? Ich glaube schon, ja. Und du hattest vor dieser Zeit eigentlich mit Depressionen nichts zu tun und nicht großartig zu kämpfen? Nee, doch hatte ich ja, ich sagte ja eingangs, dass ich über 20 Jahre daran leide, weil das waren dann irgendwie so Episoden. Ah ja, ich habe gerade falsch gerechnet. Du hast recht, das sind ja 10 Jahre ist hier, ja, du hast völlig recht. Entschuldige. Das waren irgendwie so Episoden, das ging irgendwie so. Mm-hmm. Das hab ich irgendwie durchgeschlagen. Irgendwie. Warst du wegen dieser Erkrankung schon mal in einer Klinik? Ja, war schon öfters, ja. Was überhaupt hat dir annähernd ein wenig geholfen? Ich glaube, das ist ein bisschen das Umfeld in der Klinik, die Leute, die sozialen Kontakte, die Leute, neue Leute kennengelernt habe. Und komischerweise hatte ich dann immer irgendwie jemanden kennengelernt, wo ich in der Klinik war. Und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich dann eine neue Freundin kennenlerne, dann ist das irgendwie. Klar. Nicht euphorisch. Geht's, dann tritt die Depression irgendwie stark in den Hintergrund. Mhm, mhm. Was glaubst du, wie ist jetzt, du bist erst 48, du bist ja kein alter Mann. Wie soll es weitergehen? Eben, das denke ich mir auch, Jürgen. Mhm. Das denke ich mir auch. Ich habe irgendwie, zum Beispiel schlafe ich sehr viel und habe mich erschreckt. Jetzt, letzte Woche habe ich fast nur geschlafen oder gedöst im Bett gelegen. Mhm. Und erschreckt mich selber. Ich habe, weiß ich nicht, keine Lust, irgendwie so weiterzuleben. Mhm. Bist du schon berentet? Nein. Ich glaube ja, Frank, wenn du sagst, dass die Medikamente irgendwie nicht richtig helfen, dass du sagst, mir geht's mit Medikamenten genauso wie ohne Medikamenten, habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass du nicht in richtig guter psychiatrischer Behandlung bist. Denn Es gibt mittlerweile so viele gute Therapieformen und auch Medikamente, dass man nicht allen, aber dass man schon sehr vielen auch schwer depressionserkrankten Menschen helfen kann, dass sie ein einigermaßen erträgliches oder fast schönes Leben wieder führen können. Ich möchte dich sehr gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was du darüber hinaus tun könntest, was du bisher schon getan hast. Ich finde, du musst doch mal einen neuen Anlauf nehmen, sonst versackst du vollkommen. Ja. Auch, so denke ich auch. Mhm. Das ist meine Meinung auch. Ja, und auch diese Zwangshandlungen, die du gerade beschrieben hast, wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, wird es immer schlimmer. Ja, ist richtig, ja. Und das heißt, du musst, im Prinzip müssen zwei Dinge passieren. Du musst wollen, aber ich habe den Eindruck, du willst wirklich was verändern. Und du brauchst eine gute medizinische Unterstützung. Und wenn beides stimmt, das muss allerdings beides stimmen, dann kann man da auch rauskommen. Ich habe schon so schwerst depressionserkrankte Menschen gesprochen, die über Jahre und Jahrzehnte wirklich in der Hölle gesessen haben, die es geschafft haben. Also es gibt immer wieder einen Weg raus. Und dafür möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt doch nochmal angehst, in der Hoffnung, dass du es dann auch schaffst. Ja, ich habe jetzt noch was im Kopf oder mich erkundigt. Elektrokampftherapie, sagt dir das was? Ja, sagt mir was. Kann und will ich aber jetzt nicht medizinisch beurteilen. Das wäre dann eine Aufgabe meiner Psychologin. Ja? Frank, dann bitte ich dich jetzt mal aufzulegen. Dann ruft die Sabine dich an und dann könnt ihr mal in Ruhe beraten, was für eine Therapie vielleicht die beste ist oder vielleicht auch, ihr könnt über die Medikamente sprechen und so weiter. Ja? Ja, Mensch, das ist super, ja. Gut, dann legst du bitte auf und Sabine meldet sich und ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, super, Jürgen. Alles Liebe, Frank. Tschüss. Ja, danke dir. Ciao. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Wer kommt jetzt? Jetzt kommt Marc. Marc ist 18. Guten Morgen, Marc. Hallo. Hallo, Marc. Um was geht's? Ja, folgendermaßen. Und zwar, vor einem Jahr ist das ganze Geschehen abgelaufen. Und zwar war ich mit meiner Freundin ein halbes Jahr zusammen. Ja. Bis ich dann nach einem halben Jahr herausgefunden habe, dass sie was mit meinem Vater hat. Ach du lieber Gott. Ah, wie krass. Wie alt war sie? Ist sie in deinem Alter ungefähr? Sie war ein bisschen älter. Also sie war 20. Naja, egal. Wie hast du es rausbekommen? Die ganze Zeit habe ich, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Und ich habe jetzt auch die ganze Zeit nicht wirklich irgendwas erahnen können. Und dann habe ich irgendwann, waren wir zusammen und wollten zusammen danach auf den Geburtstag gehen. Mhm. Von Familienangehörigen, wo auch viele Familienangehörige waren. Und sie hat sich sehr, sehr komisch verhalten, wo ich dann sehr stutzig geworden bin, weil sie eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch ist. Und habe dann auch nachgefragt und sie hat mir abgeblockt, was auch sehr untypisch war für sie. Ja, bis ich sie irgendwann dann doch komischerweise, wenn man so drüber nachdenkt, dann ganz plump ins Haus gefallen ist. Also ich hatte dann auch nicht so wirklich so das Gefühl, dass sie jetzt Angst davor hatte, mir groß zu erzählen. Moment, ihr wart da, da waren viele Verwandte, da war der Vater auch. Dein Vater war da. Ja, auch. Also wir waren zusammen und haben uns praktisch fertig gemacht und sind dann zu uns nach Hause gefahren, also wollten es, und wollten dann da zu den anderen Familienangehörigen, wo auch mein Vater natürlich war. Okay, wohntest du zu der Zeit noch bei deinen Eltern? Ja. Okay. Genau. So, dann kamt ihr dahin und dein Vater war da und dann, was passiert? Ja, nein, so war es nicht. Er hat schon, wo wir noch alleine bei ihr waren, weil ich sie abgeholt habe, hat sie es dann mir erzählt. Und sie hat es dir von sich aus dann erzählt? Genau. Und das war ja dann, was ich mich so im Nachhinein auch wunder. Damals war das so, habe ich da ja nicht drüber nachgedacht, aber das ist so, wie schon gesagt, sie hat nicht wirklich groß Angst, mir das zu erzählen. Ja, Moment mal, wenn die dir das erzählt, dann musst du doch aus allen Wolken gefallen sein. Ja, das hast du was. Seid ihr denn überhaupt dann noch zu diesem Fest da gegangen? Ja, sie nicht, ich schon. Und hast du dir deinen Mut entladen? Ich bin generell eigentlich ein gelassener Mensch, aber wenn mir irgendwie einer die Haustür scheißt, wenn man es ganz deutlich sagt, dann raste ich aus. Und das war auch dann der Fall. Und hast dir dann deinen Vater vorgenommen? Ja, irgendwie. Ich bin hin und die habe ich dann gleich da angelassen. Ich habe mit ihr kein Wort mehr gewechselt. Also bevor du erzählst, wie das mit dem Vater dann war, wie hat sie das denn dir erklärt, dass das passiert ist? Gar nicht. Sie hat einfach nur gesagt, ich muss dir was erzählen und auch dann nicht besonders. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe was mit deinem Vater. Hat sie da ganz offen und ehrlich gesagt, wie lange das schon lief? Gar nicht. Sie hat nur gesagt, ich habe was mit deinem Vater und da sind bei mir schon die Sicherungen durchgedreht. Ich habe es erst nicht fassen können. Ja, und ja. Dann habe ich sofort aufgestanden. Ich wollte gar nicht mehr diese Frau anschauen. Ja. So, jetzt bist du zum Vater gefahren. Wie ist das abgelaufen? Ja, ich habe geklingelt und natürlich haben die alle nichts gewusst. Auch mein Vater wusste nicht, dass ich das wusste. Mhm. Und dann bin ich hin und habe ihn mir auch nicht zur Seite genommen, weil ich dann auch null Respekt vor ihm hatte. Und habe ihn mir vorgenommen und habe dann sofort gesagt, was soll denn das? Kannst du nicht machen. Ja, hast du es vor allen anderen gesagt, die da waren? Ja, ja. Ja, das war mir scheißegal. Ja, wie hat er reagiert? Ja, das ist ja noch das Zweite. Er hat einfach nur gesagt, er war sprachlos und hat dann gesagt, ja, was soll ich denn tun? Sind halt Gefühle, können auch zwei dazu. Und das war für mich so eine Erklärung, so unreif. Ich will mal sagen, eine Scheißerklärung. Ja, das kann man sagen. Wenn ein Vater seinem Sohn so etwas sagt, finde ich heftig. Ja, das habe ich genauso auch gesehen. Und da bin ich dann auch kurzerhand, habe ich dann gesagt, dich will ich nicht mehr sehen, du bist für mich nicht mehr mein Vater. Mhm. Bin raus und bin zum Kumpel gefahren, weil ich das einfach, ich konnte mit den Personen nicht mehr im Raum sein. Mhm. Also sowohl irgendwie mit meiner Freundin was zu tun, als auch in dem Raum, wo mein Vater war, konnte ich nicht mehr sein, da bin ich das so zu meinem Kumpel gefahren. Wie war denn dein Verhältnis vorher zu deinem Vater? Gut, das ist das ja noch. Wir waren, wir haben viel gemacht. So. Auch wenn man so sagt, so im Alter, ne, so von 17, 18, da macht man vielleicht nicht mehr so viel mit den Eltern. Ja. Aber mit ihm habe ich da noch immer viel gemacht. Okay, aber du hast doch dann noch zu Hause gewohnt und hast ihn zwangsläufig jeden Tag gesehen. Genau. Wie war das dann ein paar Tage später, ein paar Wochen später? Ja, das lief dann so ab, dass ich zu einem Kumpel gefahren bin und ich ihm auch nur geschrieben habe, dass ich komme und wenn er zu Hause ist, dann raste ich total aus und dann fliegen die Fäuste. Und weil ich irgendwie ihm nur den Grund geben wollte, dass er nicht zu Hause ist. Weil ich mir dachte, wenn ich nur sage, ja, ich komme nach Hause und hole meine Sachen ab, dass er dann irgendwie erklären will oder sonst irgendwie mich abhalten will. Mhm. Und Jetzt gibt es ja noch eine Person in dem Spiel, nämlich deine Mutter. Ja, genau. Die ist auch, wie ich es dann erfahren habe, ist die auch sofort raus nach mir aus der Wohnung und ist zu meinen Großeltern gefahren. Mhm. Die haben eine Ferienwohnung und da konnten sie sich unterkommen. Okay, das waren die spontane Reaktionen. Wie ging es denn dann, als der Alltag kam, dann wieder weiter? Also wir haben komplett den Kontakt abgebrochen. Wer ist wir? Deine Mutter und du? Also meine Mutter und ich, ich habe seitdem nicht mit meinem Vater gesprochen. Ihr habt euch dann auch räumlich getrennt? Genau. Ihr seid auseinandergezogen? Genau, ich bin ausgezogen, musste halt wegen der Schule, wollte ich halt hier im Kreis, sag ich, nochmal bleiben. Mhm. Und mein Vater ist mit meiner Freundin zusammengezogen. Ach, die sind heute noch zusammen? Ja, die sind zusammen. Meine Mutter hat jetzt geschieden, mein Vater. Wie alt ist dein Vater? Der ist 45. Mhm. Ja. War denn in der Ehe zwischen deinen Eltern vorher schon ein bisschen der Wurm drin? Eigentlich nicht. Es war echt wie ein Bilderbuch. Das muss doch, ich meine, das ist für dich ist es schon der Hammer, aber für deine Mutter ist es ja eigentlich vielleicht noch schlimmer, weil es ihre Ehe zerstört hat. Traumatisiert, sage ich so dazu. Die war oben, ist jetzt bei meinen Großeltern, weil die auch nicht mehr in dem Raum sein konnte. Irgendwie die Gefahr laufen, dass er sie nochmal ihnen sieht. Mhm. Und ist halt dann weggezogen, hat sich das Zeug erst nachbringen lassen und lebt jetzt bei meinen Großeltern. Hast du mit deiner Freundin, Ex-Freundin irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Ich wollte nicht mehr nachfragen, mir war es eigentlich auch so, auch wenn ich die Fragen hatte, war es mir auch egal. Und sie hat von sich aus auch dir nicht mal eine Mail mal geschrieben oder irgendwas? Ja, sie hat schon oft versucht, irgendwie nochmal den Kontakt aufzunehmen. Aber dann habe ich alles auch blockiert. Blockiert WhatsApp, blockiert die Nummer, alles. Auf wen hast du mehr Zorn? Auf deinen Vater oder auf deine Ex? auf meine Ex. Mhm. Weil für meine Augen ist sie so der ausschlaggebende Grund, weil ich mir schlecht vorstellen kann, dass mein Vater irgendwie das angefangen hat mit ihr, weil ja alles so gut lief, sondern dass sie eher ihn so um den Finger gewickelt hat und dadurch mein Leben zerstört hat, sag ich jetzt mal. Hast du in gewisser Weise jetzt mit ihr abgeschlossen? Also, das ist jetzt ein Jahr her und ich muss sagen, es nagt schon noch an mir, aber ich bin jetzt so, sag ich mal, in der Phase, und das schon so seit einem Monat, sag ich mal, wo ich mir sage, Leben geht weiter. Mhm. Und auch wenn das ein harter Schicksalsschlag ist, ich mache weiter. Weil was bringt mir, wenn ich jetzt hier rumsitze und trotzdem dann irgendwie noch mir die Gedanken drüber mache? Ja, oder noch schlimmer, wenn du irgendwie, weiß ich jetzt, da Racheaktionen dir ausdenken würdest, stalken würdest. Die hatte ich. Die hatte ich, weil ich denke, das ist normal. Was hast du für Racheaktionen gemacht? Ja, also ich hatte einen Kumpel hier, der arbeitet im Zoo. Und das war halt danach, dass ich war heutzutage schon ein bisschen schämt, ne? Aber ich habe ihn halt immer da ein bisschen was zugesteckt, dass er so die ganzen, den ganzen Code verpackt und ihr schickt. Das hat er gemacht? Hat er gemacht. Hat er Geld dafür bekommen. Und ich wollte irgendwas machen, was jetzt nicht unbedingt illegal ist, weil ich will mich ja nicht strafbar machen. Mhm. Aber ich wollte irgendwie eher immer so einen kleinen Dämpfer verpassen und das habe ich, jetzt mal 2-3 Mal und dann, dann habe ich aber gedacht, dann wurde ich auch, dann kam so die Zeit, wo ich denke, das ist erwachsen, das ist nicht erwachsen, also hör auf und Also alles Verständnis der Welt, dass du da geschockt, wirklich geschockt bist. Wegen einer solchen Aktion. Aber ich finde, deine jetzige Haltung, Marc, die ist richtig. Ja. Du musst jetzt nach vorne gucken. Das sowieso. Also ich denke mal, dass ich vielleicht noch irgendwelchen Personen vertrauen kann, wird noch dauern. Mhm. Aber was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, Kopf hoch weitermachen. Ja. Ich bin 18, werd bei 20, dauert ja noch nicht mehr lang, dann knacke ich die 20. Und das ist ja heutzutage ja nicht mal das ganze Leben rum, nicht mal die Hälfte. Ich frage mich nur, ob sich das Verhältnis irgendwann mit zu deinem Vater wieder einrenkt. Könntest auf keinen Fall, also das denke ich mir nicht. Auch wenn er sich von diesem Mädchen trennt? Trotzdem. Er hat sich auch, ich muss das nochmal fragen, du hast es gerade gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, er hat sich bis heute nicht dir gegenüber erklärt oder entschuldigt. Also er hat den Kontakt gesucht, weil er dann, muss ich schon sagen, so eine Person ist, die ja sowas dann lieber persönlich macht und nicht einfach so per WhatsApp schreibt oder per SMS, du, tut mir leid. Deswegen, er hat immer den Kontakt gesucht, hat angerufen und so. Aber da habe ich das Gleiche gemacht wie bei meiner Freundin, ich habe alles blockiert. Mhm. Weil die Erklärung bei meiner Familie am Tisch zu sagen, Gefühle sind Gefühle, tut mir leid, die sind immer so, so Larifari, so. Und da wollte ich gar nicht mehr wissen. Gibt es noch einen Geschwister? Hast du noch einen Bruder, eine Schwester? Nee, ich bin eigentlich. Marc, das tut mir sehr leid, dass du hast ja durch diese Aktion jetzt zumindest zunächst mal deinen Vater verloren. Ja. Und er nimmt das in Kauf, dass er seinen Sohn verloren hat, was traurig genug ist. Ja. Aber ich finde deine Haltung gut. Jetzt guck nach vorne und versuche, dass das verheilt und dass du neue, gute Erlebnisse hast in deinem Leben. Darauf kommt es an. Ja, das denke ich mir auch. Ja, dazu wünsche ich dir viel Glück, Marc. Dankeschön, Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Bekir, oder Bekir 27. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo. Bekir. Hi. Du rufst mich an. Warum? Genau. Es geht um die Partnerschaft von meiner Mutter, beziehungsweise die neue Partnerschaft. Die ist jetzt seit ungefähr 5 Monaten wieder vergeben. Das Problem ist, sie ist mit einem Asylanten zusammen, mit einem Syrer. Wie lange ist der Syrer, der Mann, schon in Deutschland? Ich glaube so 7 Monate ungefähr, geht das an. Und meine Mutter ist aufgeblüht, sie ist glücklich und zufrieden. So habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie war 2 Jahre davor. Ja, ich wollte genau was kurz fragen. Ich schließe aus deinem Namen, dass du nicht deutschstämmig bist. Woher kommst du? Woher kommt deine Mutter? Ich bin Türke. Ah ja. Und deine Mutter auch? Genau. Ja. Hm. Okay, und, erzähl weiter. Naja, sie ist 2 Jahre Single gewesen. Mein Vater ist verstorben und danach war sie halt längere Zeit allein und die Ehe war auch nicht gut und sie war halt unglücklich. Und deswegen war schön zu sehen, dass sie jetzt wieder jemanden gefunden hat, der sie glücklich macht. Mhm. Und das Problem ist allerdings, dass sie sehr blauäugig in die Sache reingeht, weil ich weiß nicht, ob der Mann halt der Richtige für sie ist, ob er halt richtig vernünftige Absichten hat. Mhm. Gibt es denn da auch irgendwelche Vermutungen, dass er rechtlich irgendwas tricksen will, dass er dadurch durch den Kontakt zu seiner Mutter eher in Deutschland bleiben kann? Wie ist das? Wie wäre das geregelt? Oder also seine Situation ist derzeit sehr kritisch. Es wird jetzt in Kürze darüber entschieden, ob er jetzt hier bleiben darf oder nicht. Wobei die Zeichen eher dazu stehen, dass er wieder zu seiner Heimat muss. Ehrlich, aber im Prinzip haben die Menschen, die aus Syrien kommen, noch ganz gute Chancen, hier bleiben zu können. Ja, das ist schon richtig. Das Problem ist nur, dass er hier schon in der kurzen Zeit, wo er hier ist, kriminell geworden ist. Ach so. Was hat er gemacht? Er wurde beim Ladendiebstahl erwischt und da hat er sich dann mit der Security gekloppt. Mhm. Mhm. Und wurde auch erwischt und da hat er sich natürlich ein Bein, selbst ins Bein geschossen. Was glaubst du, nehmen wir mal eine kritische Haltung, eine skeptische Haltung ein. Mhm. Was glaubst du, was er im Schilde führt mit deiner Mutter? Das ist halt schwer zu deuten. Also bei mir innerlich sind die Alarmglocken am Schrillen. Mhm. Er ist zwar nett, ich verstehe mich auch gut mit ihm. Das Problem ist aber, seine Art, die wirkt halt sehr gespielt, kommt auf mich rüber. Seine, ich sag mal, Gastfreundschaft, wenn man sich trifft und wenn ich bei meiner Mutter bin, dann versucht das halt einen möglich recht zu machen. Ich meine, bei uns in der Türkei ist das ja auch üblich, aber so auf einem gewissen Level. Aber bei ihm wirkt das wirklich so, es kommt gespielt rüber, so ja. Aufdringlich und also mittlerweile, wenn ich da zu Besuch bin, er ist ein lieber Kerl und so, aber ich bin da schon. Welchen Vorteil hat er von dem Kontakt mit deiner Mutter? Ja, das Ganze geht jetzt so weit, dass meine Mutter mit den Gedanken spielt, ihn zu heiraten, was natürlich seine Chancen dann auch relativ wieder in die Höhe schießen lässt. Aber deine Mutter ist noch türkische Staatsbürgerin oder hat die genau. den deutschen Pass? Nein, die türkische Staatsbürgerin hat hier unbefristeten Aufenthalt und Wie wäre das denn dann? Das ist ein spezieller Fall. Sie ist türkische Staatsbürgerin, hat unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Wenn sie einen syrischen Mann heiratet, was bedeutet das für den syrischen Mann? Dass er dann auch unbegrenzt hier bleiben darf? Der würde dann hier bleiben dürfen, ja. Mhm. Die sind ja erst 5 Monate, ne? So habe ich es gerade verstanden. Genau, sind das ist jetzt eigentlich zusammen. Relativ frisch noch. Das ist sehr frisch. Hast du mit deiner Mutter gesprochen, dass sie nun doch nicht auf die Idee kommen sollte, so schnell wieder einen Mann zu heiraten? Eigentlich schon. Ich habe ihr auch gesagt, dass das viele Probleme bedeuten kann, weil wenn sie ihre Absichten kundtut, beim Staat halt zu heiraten, einen Asylanten, ich denke mal, dann wird auch schnell nach der kurzen Zeit geprüft, ob da eine Scheinehe vorliegen würde oder ob da die Gefahr bestehen würde. Und ich habe gesagt, das könnte natürlich dann auch problematisch für sie werden, weil sie ist ja nun mal keine deutsche Staatsbürgerin, sondern sie hat ja hier nur eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Hat sie denn überhaupt Andeutungen gemacht, dass sie eventuell dazu bereit wäre, den schon bald zu heiraten? Oder hast du nur die Sorge, dass das so sein könnte? Also sie ist immer da sehr wechselhaft. Vor ein paar Tagen hieß es noch, nee, sie macht das nicht, sie kann ihnen da nicht helfen, weil er natürlich auch sehr in Sorge ist und das natürlich auch zeigt. Mhm. Das Problem ist aber, vorgestern war es, glaube ich, gestern war es, da waren sie halt schon beim Standesamt und haben sich halt erkundigt, welche Papiere sie bräuchten. Okay, dann ist es schon real. Genau, also meine Mutter, wie gesagt, sie ist da ziemlich blauäugig. Vicky, bist du denn mit dir auch ganz streng, dass du nicht ihn so siehst, vielleicht aus ja, vielleicht ein bisschen aus Eifersucht oder aus Verbundenheit noch zu deinem Vater, dass du deshalb auf Ablehnen, auf Abwehr bist? Schaust du dich da sehr selbstkritisch an? Nein, also ist jetzt nicht so, dass ich da eifersüchtig bin oder sage, ja, mein Vater ist jetzt gerade 2 Jahre tot, ich meine, ist ja auch eine lange Zeit, dass ich jetzt sage, nee, ein neuer Partner muss nicht sein. Ich wünsche meiner Mutter, dass sie glücklich wird und wie gesagt, sie ist glücklich. Das Problem ist aber nur, sie ist halt ziemlich, sie denkt halt über viele Sachen nicht so richtig nach und hat auch nicht den Einblick. Und aber ich möchte sie natürlich vor Schaden bewahren. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt da was sage, meine Mutter hört viel auf meine Meinung. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt sage, du heiratest ihn nicht oder ich bitte dich darum, dann würde sie das machen, aber sie wird dann ja wieder unglücklich werden, weil sie ein Mensch, der nicht allein sein kann. Ja, du hast bestimmt noch Geschwister. Genau. Wie viel? 2, eine Schwester und ein Bruder. Die sind wie alt ungefähr? Mein Bruder ist 30 und meine Schwester ist 14. Achso, die Schwester ist noch so klein. Was sagt denn der Bruder, der 30-jährige Bruder zu der Geschichte? Also ich habe mich mit meinem Bruder darüber auch unterhalten und er sieht das auch skeptisch wie ich, aber er vertritt halt die Meinung, ich mische mich da nicht ein, weil wenn ich da mich einmische, dann kann es ja sein, dass es halt dann Stress gibt hinterher, dass man es wieder nicht gönnt oder so. Weißt du, Bekir, das ist natürlich immer das große Problem. Natürlich, deine Mutter ist eine erwachsene Frau, die kann ja über ihr Leben selbst entscheiden. Auf der anderen Seite verstehe ich dich auch sehr gut, dass du dir Sorgen machst um deine Mutter. Wer weiß, auf was sie da reinfällt. Genau. Also muss man da sehr vorsichtig rangehen, denn du darfst deine Mutter ja auch nicht verschrecken. Auf jeden Fall. Oder du drängst sie in eine Richtung, die sie vielleicht unglücklich macht, wie du es gerade schon gesagt hast. Also muss man da mit vorsichtiger Hand rangehen. Wenn ich an deiner Stelle wäre, der Sohn wäre, dann würde ich versuchen, ihr klarzumachen, du kannst ja mit ihm zusammen sein. Und genieße das Glück auch, was du im Moment empfindest. Aber sei einfach klug und warte erstmal noch mit der Heirat. Heiraten könnt ihr immer noch, würde ich ihr sagen. Aber beobachte doch erstmal die ganze Situation und guck mal, ob der Mensch wirklich was für dich ist. Ich gönne ihn dir von Herzen, dass du so mit ihr sprichst. Aber vielleicht kannst du sie ein wenig bewegen, dass da noch mehr Zeit vergeht, bevor sie diesen großen Schritt macht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie so gestrickt ist, ob du sie in dieser Weise ein wenig vielleicht überzeugen konntest. Ich hoffe es. Also ich werde auf jeden Fall probieren. Ja, mehr kannst du wirklich nicht machen. Ja. Mehr kannst du wirklich nicht machen. Was ich auf jeden Fall noch an deiner Stelle machen würde, ich würde mich mal rechtlich genauestens erkundigen, wie das mit ihrem Status ist und welche Gefahren wirklich für sie verbunden wären, wenn, wie du es gerade angedeutet hast. Könntest du ihr ja wirklich erklären. Auf jeden Fall. Ne, das mach mal auf jeden Fall noch. Und ansonsten vorsichtig, aber du kannst sie nicht bestimmen. Das ist eine erwachsene Frau. Auf jeden Fall. Also ich möchte ihr da auch nicht im Weg stehen. Es geht ja halt darum, sie zu schützen. Ja. Und sie war 20 Jahre halt verheiratet vorher und auch sehr, sehr unglücklich. Mhm. Und deswegen, da bin ich halt doppelt vorsichtig, was ich jetzt mache. Genau. Aber dann wünscht man ihr umso mehr jetzt ein glückliches Leben und nicht, dass sie vom Regen in die Traufe kommt, wie man so sagt. Also dass es dann wieder schlimm wird. Völlig richtig. Mhm. Also Bekir, geh mit vorsichtiger Hand ran und versuche vielleicht noch ein bisschen Zeit rauszuschinden. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird sie ihn vielleicht auch erkennen oder du auch erkennen, was mit dem Mann los ist. Ja? Ja. Wäre auf jeden Fall. Dann wünsche ich alles Gute und dass es gut ausgeht, alles. Ich danke dir. Sehr gerne, Bekir. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 1.34 Uhr. Ihr Lieben, morgen ist Themennacht und das Thema morgen Nacht heißt Ekel. Ich möchte morgen sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich vor sich selbst ekeln, aus welchen Gründen auch immer. Dann mit Leuten, die etwas extrem Ekelhaftes erlebt haben. Was habt ihr extrem Ekelhaftes bisher in eurem Leben erlebt? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas tun, was andere Menschen ganz ekelhaft finden. Tatortreiniger zum Beispiel wäre so ein Beispiel, oder Totengräber, oder Menschen, die Kanäle sauber machen. Oder da gibt es ganz viele Beispiele. Und ich frage euch alle, jeder von uns hat ja vor irgendwas Ekel. Vor was ekelt ihr euch generell? Das frage ich euch alle. Was ist für euch richtig ekelhaft, wenn ihr nur daran denkt, wenn ihr es seht, wenn ihr es riecht, wenn ihr es vielleicht hört? Man kann sich auch vor Geräuschen irgendwie ekeln. Erzählt es mir, wenn ihr Lust dazu habt. Meldet euch an per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind die Leitungen schon geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Thema Ekel. Thema heute, frei, offene Themennacht, und hier ist Ursula, 44. Guten Morgen, Ursula. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich bin auch ziemlich aufgeregt. Ja. Und zwar geht es um das Thema Nahtoderlebnis. Mhm. Ich hatte vor ein, zwei Tagen einen Newsticker gelesen, ich weiß nicht, war das jetzt N24 war, dass du dich um das Thema Tod interessierst. Darf ich dich mal kurz was bitten, Ursula? Kannst du den Hörer irgendwie ein bisschen anders halten, damit ich dich klarer verstehe? Ja, jetzt vielleicht besser? So viel besser, ja. Okay. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich versuche dich mal zu erreichen. Vielleicht interessiert dich ja meine Geschichte auch. Ja. Die natürlich auch jetzt teilweise sehr fantasievoll klingt. Du hast ein Nahtoderlebnis gehabt. Bitte? Du hast ein Nahtoderlebnis gehabt. Ja, aber jetzt nicht unter den Umständen, wie man das jetzt denkt. Also ich bin jetzt nicht gestorben, sondern ich hatte vor 21 Jahren, das habe ich auch wirklich nur einmal gemacht, mit meiner Freundin zusammen ein schamanisches Ritual durchgeführt. Ach, in Deutschland? Ja, ja, hier bei meiner Freundin zu Hause. Wir haben Bücher gelesen darüber, haben uns interessiert, wie die Schamanen das machen, um mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Ja. Ja, und das haben wir dann ganz einfach mal ausprobiert. Also wir haben uns schon darauf vorbereitet und an dem Abend auch die Wohnung gereinigt mit Räucherwerk. Wir haben das Licht gedämpft, meditative Musik laufen lassen und haben einen kleinen Altar aufgestellt, wie die Schamanen das auch machen, als Opfergaben für die Geister, mit denen man dann in Kontakt tritt. Und was dann wurde geopfert? Bitte? Was wurde geopfert? Ja, wir haben Süßigkeiten geopfert, Obst und Alkohol. Also so wie das da steht, ist das, das mögen die Geister halt. Okay, es wurde also kein Huhn geschlachtet oder sowas. Nein, das nicht. Nein, nein, also so brutal nicht. Ja, wir sind auch, es stand ja auch geschrieben, dass man sich auch reinigen soll, der Körper soll gereinigt sein. Wir haben also 3 Tage nichts gegessen vorher. Wir sind auch in die Sauna gegangen, um den Körper dann von dem Schlechten, was in dem Körper drinne steckt, um das auszuschwitzen. Also wir sind da wirklich so fast 100%ig nach Beschreibung vorgegangen, so wie die alten Schamanen das gemacht haben. Okay, aber was wurde dann, also der Altar stand da, du hast es gerade sehr gut beschrieben, wie die Wohnung hergerichtet wurde. Was wurde denn dann zelebriert? Ja, das war jetzt einfach nur die Vorbereitung für die Trance, also bevor man diese Pilze einnimmt, ja. Also, es geht um Pilze. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Sachen, die man so einnehmen kann. Was stand da geschrieben? Wie Kakteen, die es in Amerika gibt, Peyote-Kakteen. Und verschiedene andere, die Schamanen essen dann das Fruchtfleisch davon, um halt eben in diesen Trance-Zustand zu kommen. Mhm. Oder, ja, wie soll ich das anders beschreiben, psychedelischen Zustand. Ja. Ja, und wir haben uns dann für diese Pilze entschieden. Und woher habt ihr die Pilze bekommen? Ich bin an dem Abend noch nach Holland gefahren damals. und habe mich vorher erkundigt, wo es so einen Laden gibt, wo man sowas kaufen kann. Ja, und ich bin dann nach Holland gefahren an den Abend und habe diese Pilze dann organisiert. So, und jetzt habt ihr beiden Mädels ja. diese Pilze roh gegessen. Richtig, also die waren in so einem Beutelchen drinne und die waren getrocknet. Mhm. Und man soll die dann auch in diesem getrockneten Zustand dann zu sich nehmen. So, ja. Jetzt habt ihr sie zu euch genommen. Wie lange dauert es, bis eine Wirkung kam? Schätzungsweise eine gute halbe Stunde. Währenddessen, wir wiederholen nochmal, das Zimmer war gedämpft, es lief genau. Musik, ein bisschen Kerzenlicht und der Altar stand da. So, jetzt kam die... Richtig. Was passierte jetzt weiter, nachdem die Pilze ihre Wirkung gezeigt haben? Wir haben die Pilze zu uns genommen und dann haben wir uns erstmal hingelegt, direkt danach. Mhm. Und lagen dann auf Matratzen in ihrem Wohnzimmer und haben uns hingelegt und haben dann gesagt, okay, wir lassen das jetzt alles erstmal auf uns wirken und gucken, was passiert. Mhm. So jede für sich, also schön mit der Musik im Hintergrund. Mhm. Und ja, haben uns einfach auf uns wirken lassen. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ja. Meine Freundin rechts neben mir, die ist in einen Schlaf verfallen. Also die ist dann irgendwann eingeschlafen. Und aber ja, du, bei mir... Du hast dann irgendwann etwas Gravierendes erlebt, nämlich dieses ja. Nahtoderlebnis. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesem Nahtoderlebnis, wenn wir es mal so nennen wollen. Ja. Was genau, ja. was genau hast du erlebt? Oder Seelenwanderung. Ja, es klingt verrückt und fantastisch, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich habe irgendwie gemerkt, dass mich irgendeine Kraft, irgendetwas aus meinem Körper herauszieht. So hat sich das angefühlt. Mhm. Also als wenn irgendwie mein Innerstes aus meinem Körper rausgeholt wird. War das ein schlimmes Gefühl? Nein. Es war ein schönes Gefühl. Also das war unheimlich schön. Wie ging es dann weiter? Irgendwas hat dich gezogen. Und wohin, ja, wohin hat es dich gezogen? Ja, aus dem Körper rausgezogen, das habe ich gemerkt. Und das ging ganz langsam vonstatten, dieses Rausziehen aus dem Körper. Mhm. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Und ich hatte aber, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Kontrolle gehabt. Also ich wusste nicht, was da auf mich zukommt und was da passiert. Also ich konnte in diesem Moment jetzt nichts mehr machen. Also, wie ging es dann weiter? Du hast das Gefühl gehabt, das zieht dich raus. Was passierte dann? Nachdem ich aus meinem Körper raus war, befand ich mich in einem unheimlich sich schnell drehenden Tunnel. Sich drehender Tunnel? Bitte? Ein drehender Tunnel. Ja, der drehte sich unheimlich schnell und der war innen drinne so feuerrot, wie so die Farben eines Sonnenuntergangs, so kann man das beschreiben. Diese Farben waren da. Konnte man denn am Ende des Tunnels irgendwas Helles sehen? Nee. Ich hatte nur diesen ich hatte das Gefühl, dieser Tunnel war kilometerlang. Ja. Also ich bin da erstmal durchgeflogen und habe aber auch gesehen, dass ich da noch einen Körper hatte. Also ich war im Ganzen durch den Tunnel. Und nachdem ich da eine Zeit lang durchgeflogen bin, das war also ein unheimlich tolles Gefühl, voller Liebe und Harmonie. Also das kann ich einfach nicht beschreiben. Mhm. War sensationell. Wohin hat der Tunnel dich geführt? Ja, wie gesagt, ich hatte ja keine Kontrolle. Ich wusste ja nicht, was mit mir da passiert. Und ich kam nach dem Flug durch den Tunnel, kam ich ins Weltall raus. Mhm. So war das. Mhm. Und konnte dann unter mir die Erde sehen. Also wie man sich das zum Beispiel bei Space Night, sieht man das ja auch von der ISS, Raumstation, kann man ja auch auf die Erde gucken. Mhm. Und so ungefähr war das auch. Und da habe ich aber an diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich keinen Körper mehr hatte. Also ich war jetzt, ich denke mal, nur noch Geist gewesen. Ja. Im Tunnel hatte ich den Körper noch. Es passieren gerade hier auch gespenstische Dinge in meinem Studio. Das Rotlicht meiner Kamera ist verschwunden. Ich hoffe, dass ihr mich noch seht im Fernsehen. Ja, ich sehe dich. Okay, dann ist alles gut. So, du bist im Weltall. Ja. Was passierte noch? Ich sehe unter mir die Erde. Und ich habe also dann gemerkt, dass ich nach dem Tunnel hatte ich keinen Körper mehr. Also als ich durch den Tunnel geflogen bin, war ich noch ganz. Und danach, als ich dann im Weltall rauskam, hatte ich keinen Körper mehr. Was? War ich nur noch Geist. Was oder war der, Seele. Ja. Ja. Was war der Höhepunkt dieses Erlebnisses? Ja, das kommt jetzt noch. Also ich war seitdem, ab diesem Moment war ich auch nicht alleine. Um mich herum waren viele andere Seelen, aber ich konnte sie leider nicht sehen. Ich habe sie aber gefühlt und ich konnte mich mit denen unterhalten. So, sie haben mit mir gesprochen und haben zu mir gesagt, und also die ganze Zeit auch dieses Gefühl voller Liebe und Harmonie. Und ich kannte die alle, die da mich begleitet haben. Und ich habe auch gespürt und gemerkt, dass ich nicht alleine war und dass es mehrere waren. Aber wie viele jetzt genau, kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie nur gespürt und ich konnte aber auch nicht sehen. Das war warum der auch immer. Das war der Höhepunkt. Nein, die haben mich gefragt, was ich gerne machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern nach Australien. Ach, guck mal, der Geist wollte nach Australien. Ich wollte nach Australien. Also sie haben mich gefragt. Profane Wünsche. Was ich machen möchte. Und in dem Moment sagte ich Australien. Und dann habe ich gemerkt, wie ich dann so ein Stück um die Erde herumgeflogen bin. Und dann bin ich gefallen wie ein Stein. Also ich bin gefallen Richtung Erde. Auf Australien drauf. Ich denke mal, ja, ich weiß es nicht. Und bin dann im Ozean gelandet, also im Meer. Ja, wie ging es dann wieder zurück? Bist du irgendwann aufgewacht? Ja, als ich im Meer war, habe ich Panik gekriegt, weil ich war ganz tief im Ozean drinne und habe dann nur noch gedacht, ich kann hier nicht atmen, ich kriege hier keine Luft, ich werde hier sterben im Wasser. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich atmen kann und dass ich in dem Moment mich in einen Delfin verwandelt habe. Jetzt machen wir hier mal einen Schnitt, sonst gleiten wir ganz ab in alle möglichen Fantasiewelten. Jetzt klingt das natürlich ganz interessant, wenn du das so erzählst, Ursula. Ja. Ich schrecke natürlich vehement davor zurück, das als Nahtoderlebnis zu werten. Ja, ich... Es kann ja wirklich... Ich meine, du hast eine psychedelische Droge genommen, das sagt richtig, ja alles. Genau. Es kann eine fulminante Fantasie gewesen sein, die dich in dieses Erleben geschleudert hat. Weiß ich nicht, weil ich habe natürlich hinterher, als das alles passiert war und ich dann wieder klar wurde, ich habe natürlich nichts vergessen, ist ja klar. Es war so realistisch erlebt, als wenn es wirklich passiert ist, also nicht nur wie so im Traum. Und ich habe mich natürlich gefragt, was war das verdammt nochmal? Ja, was habe ich denn da erlebt? Und Tage danach habe ich mir am Kiosk die Zeitung X-Faktor gekauft. Das war die erste Ausgabe damals, 1994. Und da war ein Bericht über Nahtoderlebnisse drin. Und da war dann tatsächlich genau dieser Tunnel abgebildet, durch den ich durchgeflogen bin. Ich habe die Seite aufgeschlagen, habe das Bild gesehen und habe sofort gesagt, verdammt, das ist doch der Tunnel, wo ich vor ein paar Tagen durchgeflogen bin. Genau derselbe Tunnel. Also ich denke, man kann sagen, du hast etwas sehr Gravierendes erlebt. Ja. Was für dich eine große Wirkung hatte. Ja. Lassen wir ganz einfach mal das einordnen, was das nun war. Es ist etwas für dich Wichtiges gewesen und das allein zählt schon. Ja. Ob das nun etwas Übernatürliches, Jenseitiges war, ist ja erstmal egal. Entscheidend ist, dass es für dich etwas Wegweisendes war, was du dein ganzes Leben nicht vergessen wirst. Du erzählst es ja heute nach über 20 Jahren noch so, als hättest du es gestern erlebt. Ja, genau. Und insofern zeigt mir das, dass das ein wichtiges Erlebnis für dich war. Ja, richtig. Genau. Mensch, Ursula, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Alles klar. Wir haben einen Ausflug in ferne Welten gemacht. Okay, genau. Ich danke dir vielmals und wünsche alles Gute. Danke dir auch, Domian. Tschüss, Ursula. Danke. Ciao. Tschüss. Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Mit einer Droge oder ohne eine? Ohne eine Droge ist das natürlich auch hochinteressant, wenn das jemand vielleicht von euch erlebt hat und zu erzählen hat. Ihr seid eingeladen, es mir weiter zu erzählen oder mir auch zu erzählen. So, wer ist hier? Rainer, 45. Guten Morgen, Rainer. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Rainer, um was geht's? Hallo, Und zwar folgendes. Mein Thema ist Schmerzpatient. Ich bin selber einer. Mhm. Und ich bin im Krankenhaus gewesen und wurde vor circa 2 Jahren am Fuß operiert. Mhm. Und die OP ist leider nicht so geglückt, wie es sein sollte. Und bin aufgewacht und habe mehr Schmerzen gehabt wie vorher. Das ist schon mal sehr merkwürdig. So fing das an mit den Schmerzen? Ja, richtig. Vorher nichts? Vorher nicht, nein. Ja. Ich will mal so sagen, ich bin von der Arbeit gekommen und konnte nicht mehr auftreten. Und der Operateur sagte da hinten drauf, weil ich das untersuchen ließ, ja, gehen Sie mal zum Operateur dahin, der hat extra einen Fußchirurg da gehabt, noch zusätzlich. Ja, und dann wird alles wieder in Ordnung. Ja, und ganz. Was hat der Fußchirurg denn operiert am Fuß? Ja, und zwar sind Nerven gekappt worden bei mir am Zeh. Mhm. Also das hört sich zwar komisch an jetzt vielleicht für die Zuschauer oder für dich. Einmal der große Zeh und einmal daneben der Zeh. Das ist also, so sagt man das halt. Mhm. Und da sind kleine Knötchen in den Nervenbahnen gewesen. Und die haben sie mir weggemacht und da dazu haben sie mir noch zusätzlich die Nerven gekappt von diesen beiden Zehen. So, aber das hatte nicht die Wirkung gebracht, die du dir versprochen hattest. Ja, richtig. Es wurde schlimmer statt besser. Ja, richtig. Und dann bin ich aufgewacht, wie gesagt, und die haben mich direkt vollgeknallt mit Morphium, auf Deutsch gesagt. Ja, und seitdem bin ich Morphium-Patient auch und wusste auch nicht so richtig Bescheid über die Medikamente, über Morphium. Und Bist du abhängig von Morphium? Ja, mittlerweile, leider Gottes. Ich wäre froh, wenn ich davon nicht abhängig wäre. Wie viel konsumierst du denn oder wie viel nimmst du da pro Tag? Ja, ich nehme jetzt 4 Tabletten am Tag und das sind 120 Milligramm. Und das ist schon fast an der Höchstdosis, die man eigentlich so nehmen dürfte. Soweit ich laienhaft informiert bin, erscheint mir das auch sehr viel, ja. Ja, richtig. Vollkommen richtig. Nur ich habe mich damit befasst und ich komme da jetzt leider nicht mehr so von los. Ich habe vorher sogar 5 Tabletten genommen. Wenn du das jetzt reduzieren würdest, was passiert dann? Ja, dann kriege ich Entzugsentwarnung. Und ich habe das selber 3-mal versucht, alleine, und habe die komplett weggelassen und habe hier gelegen und fing an zu zittern und ich wusste gar nicht mehr, wer ich selbst war, so ungefähr. Neben den Entzugserscheinungen, wie verändert sich denn das Schmerzempfinden, wenn du das Morphium weglässt? Ja, der Schmerzempfinden wird auf jeden Fall höher, ne? Mhm. Nur ich habe mich auch damit befasst, man hat ja so ein Schmerzgedächtnis, da habe ich mich sehr mit befasst auch, und mein Schmerztherapeut meint auch, ja, sie können innerhalb von 8 Wochen von den Tabletten weg sein. Ich sag, nee, also da muss ich mal erstmal schauen, sag ich, wie ich da überhaupt von wegkomme. Moment mal, der Therapeut sagt, du könntest davon wegkommen. Könnte ich von wegkommen, und, richtig. Innerhalb von 8 Wochen. Das ist aber gar nicht machbar, weil ich schon 2 Jahre die Tabletten nehme. Aber das weiß er doch, dass du so lange die schon nimmst. Ja, dann richtig. Hat er doch wahrscheinlich ein Programm, dass er das abfedert mit irgendwie anderen Medikamenten. Oder wie will er das machen? Eben nicht. Nein, gar nicht. Das besteht gar nicht. Wie will er das denn machen? Was sagt er denn, wie du in den 8 Wochen davon wegkommen sollst? Wie soll das gehen? Ganz einfach. Er sagt zu mir, ich soll die Tabletten weglassen. Immer praktisch jede Woche eine Tablette so. So gesehen, da bin ich ja noch schneller weg. Und ich habe selber ausprobiert, ich schaffe es halt nicht, weil mein Schmerzgedächtnis ist halt so, ich habe mich so daran gewöhnt und ich habe alleine von 5 auf 4 Tabletten zu kommen, alleine dafür schon 3 Monate gebraucht. Und aber Rainer, du bist in Kontakt mit einem Schmerztherapeuten, das heißt, dessen Job ist es, sich genau mit solchen Dingen zu beschäftigen. Was erwidert der dir denn, wenn du das so dem erklärst? Ja, ich will mal so sagen, den habe ich das versucht, nicht einmal, sondern mehrfach verständlich rüberzubringen, dass ich da auch mit ihm mich da befasst habe und so. Und er sagte, manche brauchen länger, manche brauchen nicht so lange. Ich sage, Herr Doktor, so kann es doch nicht weitergehen. Ich sage, erstmal fühle ich mich betäubt, sowieso schon der ganze Tag. Ich sage, im Klartext, du fühlst dich nicht wirklich gut beraten und ernst genommen von dem Arzt. Ja, genau so sieht's aus. Mhm. Und ich finde, dass die Ärzte heute eigentlich mehr in eine Pflicht genommen werden müssten und die Patienten darüber aufgeklärt werden müssten, richtig? Ich bin gar nicht richtig aufgeklärt im Nachhinein. Du bist da so reingeschlittert in diese Abhängigkeit. Ja, richtig. Mhm. Da gebe ich dir recht, dass diese Aufklärung wirklich bisweilen sehr mangelhaft ist und irgendwann stehen die Leute da und haben ein wirkliches Suchtproblem. Richtig. Und jetzt hänge ich da mit meinem Suchtproblem. Ich mache mir da auch nichts vor. Nur kann ja nicht sein, dass deswegen wäre auch gut, wenn mehrere Leute sich da mal bei dir melden würden oder wie auch immer, dass man ein bisschen publik macht, weil ich finde heute die Ärzte, die machen sich das da sehr leicht. Mhm. Gut, man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Da gibt's auch andere. Du hast jetzt gerade das Pech gehabt, dass du so erlebt hast. Es gibt natürlich auch andere, die es ganz anders regeln. Mhm. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kommst du ordentlich da raus? Dazu möchte ich noch was fragen. Mhm. Wenn du, nehmen wir an, diese Abhängigkeit schaffst du zu überwinden, dann bleibt aber immer noch der Schmerz da, oder? Nein, es ist ja so, die Schmerzen mit dem Morphium zusammen, also ich sag mal so, das Schmerzgedächtnis, so ist das. Die Tabletten, mein Gedächtnis hat sich da so eingeprägt schon, dass ich das ja brauche. Und die Schmerzen mit meinem Fuß, die sind viel, viel weniger geworden. Ich verstehe. Umso absurder das Ganze. Das heißt, du brauchst das Morphium eigentlich gar nicht? Ja, richtig. So ungefähr sieht das bald aus. So, Rainer, dann finde ich, musst du den Arzt wechseln. Du musst den Arzt wechseln. Vielleicht. Ja, ich glaube auch. Ja, unbedingt. Weil, kann ich angehen, dass ich da keine Schmerzen mehr fast so gut wie gar nicht Nein, habe? Das geht nicht an. Das geht nicht an. Ich meine, du isst da kein Zuckerbonbon. Das ist eben, deswegen sage ich ja. Ja, das ist ja kein Spielzeug, was ich da nehme. Mit hohen Nebenwirkungen, große Belastung für den Körper und so weiter. Mhm. Es ist ja letztendlich das finale Notmedikament für schwerste Fälle. Ja, genau. Vielleicht wäre sogar, da müssen wir uns gleich mal erkundigen, vielleicht sogar eine Suchtberatung für dich ganz gut. Wenn ich glaube, sowas will ich auch mal dann in Anspruch nehmen, aber man kommt ja manchmal auf die einfachsten Dinge nicht. Weißt du, was mich aber wirklich auch wieder empört, deine Geschichte, dass du mit einem wirklich Spezialisten zusammen bist, mit einem Schmerztherapeut, der den ganzen Tag diese heftigen Medikamente schreibt, dass der dir keinen adäquaten Weg vorzeigt, wie du da rauskommen kannst. Das finde ich schlimm. Genau so sieht's auch aus. Und ich habe dem mehrfach darauf hingewiesen, ich sage, Herr Doktor, bitte sagen Sie mir, wie ich am besten davon wegkomme. Mhm. Und ich gehe auch im Krankenhaus von mir aus, wenn es sein muss oder so. Aber nein, die Sprechzeit die dauert höchstens 5 bis 6 Minuten. Ja. Und er hat auch nie Zeit und so. Okay, da musst du weg, Rainer. Müssen wir gleich drüber reden. Das ist der falsche Ansprechpartner dafür. Du brauchst, du musst irgendwo anders angedockt werden. Wir machen uns jetzt mal im Hintergrund schlau, was das Beste wäre und werden dich gleich nochmal zurückrufen. Sollen wir es so machen? Okay, können wir gern so machen. Sehr gerne, Rainer. Ich bedanke mich dann erstmal recht herzlich. Ja, sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Tschüss, Rainer. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Martin Dannhauser und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen möchte ich mich mit euch über das Thema Ekel unterhalten und ich frage euch, ekelt ihr euch vielleicht vor euch selbst? Vor was ekelt ihr euch generell? Und ich würde gerne mit Leuten sprechen, die etwas extrem Ekelhaftes erlebt haben oder die etwas tun, was andere Menschen ganz ekelhaft finden, ihr aber selbst gar nicht mal so sehr ekelhaft. Ihr könnt euch ab 0 Uhr melden unter der bekannten Nummer oder natürlich mailen domian@wdr.de. Pünktlich, ich hoffe, pünktlich um 1 geht's los. Morgen Radio 1 live und WDR Fernsehen 1 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.